Die Zeit verging und das was blieb, was ich lieb war die Familie, ein paar Freunde und war die Musik. Wie sie mich in den Band zieht, zu jeder Zeit anzieht, mir die Power für den Tag gibt und stets irgendwann siegt über Alltagssorgen oder das drohende Morgen. So viele Schätze liegen in ihrem Innern verborgen. Sie zeigt mir immer den Norden, wenn ich mich nicht mehr auskenne. Lässt mich in Ruhe auspennen, bevor ich aus dem Haus renne. Wenn ich mal lauf und flenn, verstärkt sie das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Die Welt ist gar nicht so kühl. Sie macht das ohne Kalkül, denn jeder Künstler da draußen scheißt auf das Geld. Keiner will sich verkaufen, aber auch nicht ersaufen in dem mehr der Denker, flauter Profit, Gier wird das Massenherd zum Henker. Musik macht mich zum Lenker, es geht um Emotionen, darum Gefühle zu leben und das Sein zu belohnen. Take a deep breath, stop to hide, stop to be yourself instead. This is the time, this is the place, show you colors up. Music's shining through. Take a deep breath. Stop to hide. Be yourself instead. This is the time. This is the place. Show your colors up. Show your colors up. My music's shining through. Musik ist für mich der Ausdruck meiner Seele, jeder einzelne Text, warum ich mich immer weiter quäle, an der Karriereleiter siege, denn Musik steht an eins, das Gefühl ist fürst meins, wird zum Song und wird dann deins, das unterkühlt wird heiß. Manch mitreißender Bieder brachte mir den Beweis, wie sie mich in den Band zieht. Alles, was ich dann schrieb, was in dieser Zeit entstand, brachte Dinge in mir hervor, schwemmte Tiefe empor, hatte das Leid verbannt, es tief in mir verschlossen, es beengt, verdrängt und keine Träne vergossen, wollte wohl ängstlich erhoffen, es nie wieder zu spüren, doch die Musik war da, um mich durch Lieder zu führen, mich im Innern zu berühren, Emotionen loszulassen, sie zu leben, wie sie kommen, zu lieben und zu hassen, zu siegen und zu verkraften, wenn man ganz am Boden liegt, sich spüren zu lassen, was beim Tanz der Noten geschieht. Sie nahm mich an die Hand, ich dachte, dass es nicht mehr geht. Sie war für mich da und erhellte meinen Weg. Führte mich bis zum Ende und jetzt steh ich in diesem Licht. Es ist diese Melodie, die mich alles vergessen lässt. Alltag, Barrikaden, meinen ganzen Stress. Ich lehn mich zurück, sag mal, kannst du es spüren? Dieser Song, der es schafft, uns in den Herzen zu berühren. Digga, stop to hide, be yourself instead. This is the time, this is the place. Show your colors up, show your colors up. My music's shining through. Take a deep breath, stop to hide, be yourself instead. This is the time, this is the place. Show your colors up, show your colors up. My music's shining through.